Einmeldung der südkoreanischen Zeitung Kyunghyang-Sinmun zufolge berief das gemeinsame Maßnahmekomitee der Gewerkschaften der öffentlichen Bereiche von zwei größten Gewerkschaftsverbände, das aus den Industriezweiggewerkschaften von Generalverband der demokratischen Gewerkschaften und Generalverband der Gewerkschaften in Südkorea besteht, am 5. September in Seoul eine Pressekonferenz ein. Hier erklärten die Vertreter des Komitees, dass sie Ende des September in einen groß angelegten Generalstreik gegen die arbeitnehmerfeindlichen Politik der Regierung treten werden. Professor Park Sang-gi von Jura-Hochschule der Yonsei-Universität Südkoreas veröffentlichte in der Presse einen Artikel mit der Kritik an der Präsidentin, die eigenmächtig und willkürlich handelt.